Das mit der Serie ist ja ganz was anderes. Wir Fans von der Serie können ja ohne die Serie gar nicht leben, wenn sie oft der rechte Schmarrn ist. Wickedness increase, wickedness increase. Einen wunderschönen guten Abend hier bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Und in der Serie Sachzwang FM geht es heute nicht um die Serie Sachzwang FM, sondern um ganz andere Serien. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Rocket for the poor, rocket for the black and the white. Thema ist heute nämlich die Verstaffelung des Lebens. Es gibt sozusagen ganz großes Kino, wie die Phrasendrescher ja gerne sagen. Es wird gehen um Quality TV und den neuen Serienkult. Jeder wird schon die Erfahrung gemacht haben, wenn es nicht Freunde oder Bekannte sind, die einem begeistert von ihrer tollen, neuen, nicht enden wollenden Freizeitbeschäftigung, den neuen Qualitäts-TV-Serien nämlich, erzählen, dann hat man sicher schon im Feuilleton die einschlägigen Elogen zum Thema lesen müssen. Sachzwang FM, ideologischer Staubsauger und dialektischer Katalysator, ist nicht nur eine Sendereihe ohne Staffeln, sondern nimmt sich diesmal explizit dem aufdringlichen Thema an, das die geschmäcklerischen Freunde des Gestaffels umtreibt. Zwei Beiträge dazu, der eine allgemein einführend, in den ersten 50 Minuten dieser Sendung. Der andere wird klären, was es mit dem Hype um das Staffelwesen auf sich hat. Zunächst hören wir einen Vortrag von Lars Quadfasel, den er 2012 in Bielefeld gehalten hat, betitelt »Es wird gesorgt« zur Kritik der Kulturindustrie. Und dann etwas länger, betitelt Flirt mit dem Niedergang, warum Quality TV als neue Pflichtlektüre für Jungakademiker gilt. Ein Text von David Schneider von 2014. Bis dahin gilt allemal gucken, gucken, gucken und Bescheid wissen, um mitzureden. Krass. Ich werde jetzt ein bisschen versuchen, einen einführenden Vortrag zur Kritik der Kulturindustrie zu machen. Und möchte einsteigen mit dem Doppelcharakter des Begriffs der Kultur. Kultur an sich ist ja schon immer zweierlei. Einerseits Ackerbau, andererseits Überbau. Also einerseits Naturbeherrschung und andererseits Transzendenz, Geist, einerseits also Notwendigkeit und andererseits Freiheit.

Wir Fans von der Serie können ja ohne die Serie gar nicht leben, wenn sie oft der rechte Schmarrn ist. Hast du den neuen Quentin Tarantino schon gesehen? Ja, ich mag Filme. Ernsthaft? Ich auch. Ich leih mir oft Filme aus. Wow, ich auch. Hör mal, ich muss jetzt los. Es war toll, sich mit dir zu unterhalten. Ja, es war nett, dich kennengelernt zu haben. Das Exzellenzcluster Normative Orders ist ein staatlich alimentiertes Forschungsnetzwerk, das seinen albernen Namen der Ausrichtung aufs Drittmittelgeschäft verdankt und dessen Aufgabe es ist, zeitgenössische Trends zu sichten, um sie potenziellen Förderern schmackhaft zu machen. Ende 2013 veranstalteten die Trendforscher an der Frankfurter Goethe-Universität unter dem Titel »Philologen im Serienrausch«, wenn Fernsehen zur Pflichtlektüre wird, eine Gesprächsrunde, deren Teilnehmer die frohe Botschaft verkündeten, dass Sprach- und Literaturwissenschaftler beim Fernsehen kein schlechtes Gewissen haben müssen. Ein wohlgewähltes Thema, denn die neueren amerikanischen Fernsehserien ließen nicht nur das gesamtdeutsche Feuilleton in herzhaften Jubel ausbrechen, das sogenannte Quality TV hat sich inzwischen zur eigenen Gattung im akademischen Forschungs- und Diskursbetrieb gemausert. TV-Serien wie The Sopranos, Six Feet Under, Deadwood, The Wire, Breaking Bad, True Blood, The Walking Dead, Mad Men und Homeland werden in Seminaren, Symposien und Sammelbänden ein weiteres Mal durchgeackert und zu zeitgenössischen Kunst- und Kulturschätzen kanonisiert. Diese Tendenz zur vollkommenen Verschmelzung von kulturindustrieller Vorliebe und akademischem Betrieb, die Symbiose von Serienrausch und Pflichtlektüre, gewährt beiderseitigen Nutzen. Sie liefert den Studenten die willkommene Möglichkeit, das Gerede über Serien und sonstige Hobbys, das man früher nur auf Partys oder am WG-Esstisch loswerden konnte, ins Seminar zu schleppen und dort fürs passionierte, cineastische Bescheidwissen kollegiale Wertschätzung zu erfahren, während die geisteswissenschaftlichen Professoren neueren Zuschnitts nun damit punkten können, als unspießige Pop-Akademiker aufzutreten. Die Aufhebung der Trennung von beruflichem und privatem, die Vermischung von Studium und Hobby, verweist nicht nur auf die zunehmende Gegenstandslosigkeit des Universitätsbetriebes, sondern kann als akademische Begleitmusik eines totalen arbeitsökonomischen Zugriffs gelten, der alle Dimensionen des individuellen Daseins in Regie nimmt. In der Zeitschrift Pop, einer Art Bravo für Leser mit Hochschulabschluss, gibt Professor Heinz Drüg eine Kostprobe vom neuen Sound des akademischen Industriekultur-Fanblocks. Angesichts des beschriebenen Konsenskartells wäre es durchaus reizvoll, wieder den Stachel zu löcken und nicht ein weiteres Mal mit rotwangiger Begeisterung zu verkünden, wie unfassbar komplex doch die Sopranos, wie nie dagewesen realistisch The Wire, wie sophisticated selbst die zumindest anfangs immer auch schwer wie Bacardi-Werbung aussehende Serie Lost ist. Eigentlich wäre es höchste Zeit für eine starke Antithese, beispielsweise frei nach Freud, als Verweis auf die Überschätzung jenes Liebesobjekts, mit dem wir nach getaner Arbeit die halben Nächte verbringen, oder als Attacke auf den intellektuellen Leerlauf gegenseitiger Zunickerei. Thank you. doch Fehlanzeige. Die Eloge auf das schmuddeligere Fernsehen aus den Zeiten vor HBO, auf jenes unedle, zerstreute Medium mit all seinem Murks, wie sie Sabine Horst in der Wochenzeitung Die Zeit formuliert, ist zwar ein schöner Versuch, doch die These, dass es in den neuen Serien vor allem auf Atmosphäre und Style ankommt, um die Erschaffung von Markenuniversen geht, die zugleich so komplett und grenzenlos sind, dass sich Zuschauer in ihnen verlieren, möglichst auf Dauer und auf Kosten anderer Unternehmen, wie beispielsweise, kein Scherz, dem Bügeln, klingt eher wie die fußlahme Neuauflage jener Form von Kulturkritik, die schon das Romanlesen inkriminierte. Man könnte stattdessen doch so viel Nützlicheres tun. Oder wie die immer wieder beliebte, wenn auch ohne größeres Differenzierungsbedürfnis vorgetragene Schelte der Kulturindustrie. Jetzt stellt sie sich auch noch schlau, nur um noch mehr Geld zu verdienen. Sie sind einfach zu interessant, diese Serien, und sie bieten erkenntnisreichen Debattenstoff, wie die hier besprochenen wissenschaftlich-essayistischen Sequels zeigen. Als flotter Akademiker auf der Höhe der Zeit, dem Schmuddel-TV oder Bügeln naturgemäß zu proletarisch ist, der Sophisticated schreibt, weil anspruchsvoll zu uncool klingt, und dessen Geschäft es ist, Unterhaltung in Kunst umzudeuten, muss man das Bekenntnis zum Tollfinden falschen Trosts eben ironisch aufpäppeln. Dass jedoch im Gestus des abgeklärten Popkonsumenten mit Lehrauftrag die Kritik der Kulturindustrie als altbackenes Unterfangen abgekanzelt wird, weil man Kritik, die über das obligatorische Erörtern spannender Fragen hinausgeht, als friedensstörenden Eingriff in die akademische Pop-Fangemeinschaft erlebt, zeigt an, dass man es mit Ideologen zu tun hat, deren Differenzierungsbedürfnis darauf hinaus will, Mitmachen als Subversion zu verkaufen. Leute, die ihre Faszination fürs neue Fernsehen nicht mehr zurückhalten können, trifft man schlechterdings nicht nur im Feuilleton oder der Uni an. Allenthalben ist es üblich, den Serien hochreflexives und kritisches Potenzial anzudichten. Wenn es um The Wire oder Breaking Bad geht, gibt es zwischen ordinären Filmnerds, notorisch begeisterungsfähigen Adorno-Konferenzbesuchern und Antideutschen mit Hang zur Befassung mit Ausnahmezuständen aller Art keine Unterschiede mehr. Es gibt nur noch Fans. Vor einem guten Vierteljahrhundert veröffentlichte Hans-Magnus Enzensberger im Spiegel eine Polemik gegen die damals im politischen und akademischen Milieu landläufigen Klagen übers Fernsehen. Am lamoyanten Bildungsgeschwätz arrivierter Kulturkritiker und Oberschichtsvertreter, das von den gesellschaftlichen Voraussetzungen der Bildung nichts wissen will und das sich daran desinteressiert zeigt, dass Gelehrsamkeit und Kulturbewusstsein keine vernünftige Gesellschaft garantieren, ist nichts zu retten. Deshalb liegt Enzensberger richtig, wenn er die reaktionäre Kulturkritik mit ihren eigenen ordnungspolitischen Waffen schlägt. Absurd sei, die gesellschaftliche Notwendigkeit des Fernsehens in Frage zu stellen. Denn wer sollte die Alternativen ins Auge fassen, die zur Verfügung stehen? Hier ist in erster Linie an den Drogenkonsum zu denken. Von der Schlaftablette bis zum Koks. Vom Alkohol bis zum Beta-Blocker, vom Tranquilizer bis zum Heroin. Fernsehen statt Chemie ist sicherlich die elegantere Lösung. Wenn man an die sozialen Kosten und an die sogenannten Nebenwirkungen denkt, wird man einräumen müssen, dass der Nutzer des Nullmediums eine weise Wahl getroffen hat. Ganz zu schweigen von anderen Lösungsmöglichkeiten wie die Flucht in den Autowahn, die Gewaltkriminalität, die Psychose, den Amoklauf und den Selbstmord. Enzensberger ging davon aus, dass man das Fernsehgerät einschalte, um selbst abzuschalten. Gerade die Inhaltslosigkeit des Fernsehens interpretiert er als dessen Stärke. Gegen das Credo der Verblödung hält er es aus, den Konsumenten die apathische Versenkung im Fernsehgeflimmer zu gönnen. Der Zuschauer ist sich völlig darüber im Klaren, dass er es nicht mit einem Kommunikationsmittel zu tun hat, sondern mit einem Mittel zur Verweigerung der Kommunikation. Und in dieser Überzeugung lässt er sich nicht erschüttern. Gerade das, was ihm vorgeworfen wird, macht in seinen Augen den Charme des Nullmediums aus. Ende der 1980er Jahre gab es allerdings noch keinen Dauerjubel angesichts der Komplexität oder Selbstreflexivität von Fernsehserien. Noch keine allgegenwärtigen Forderungen nach lebenslangem, auch die Freizeit erfassendem Lernen und erst zarte Anfänge der akademischen Begeisterung für Massenkultur. Enzensbergers Einschätzung, dass der Fernsehzuschauer ein Kommunikationsverweigerer sei, wurde schon ein paar Jahre später sowohl von Fernsehserien, die kein Nullmedium sein wollen, als auch von ihren kommunikationssüchtigen Rezipienten, die jedes noch so kärgliche TV-Häppchen zum erkenntnisreichen Debattenstoff erhöhen, gründlich widerlegt. Gleichwohl gibt es natürlich weiterhin Formate, die sich der Nobilitierung und Akademisierung widersetzen. Nicht zu unterschätzen ist auch heute der Gebrauchswert des Fernsehers als Mittel gegen Depression in der Vereinsamung. Für viele Alte, Beschäftigungslose oder sozial Verwahrloste ist das Fernsehprogramm die einzige konstante Abwechslung. Spätestens seit dem Rummel, den die Mafia-Serie The Sopranos ausgelöst hat, in der ein Mafia-Boss mit menschlichem Antlitz und psychischen Gebrechen zum weltweiten Publikumsliebling avancierte, gelten die episodenübergreifenden TV-Erzählungen als Pflichtlektüre für eine liberale Medienelite. Der Pay-TV-Sender HBO, der die Serie zwischen 1999 und 2007 produzierte und ausstrahlte, gilt als Begründer des Quality-TV und damit als Avantgarde der Populärkultur. Die amerikanischen Serien sind zweifelsohne detailverliebt konzipiert und solide produziert. Die schauspielerischen Leistungen, die filmische Ästhetik und der dramaturgische Ablauf sind in vielen Fällen zumindest so weit entwickelt, dass man anders als bei deutschen Serien und Filmen zuschauen kann, ohne dass unwillkürlich Fremdscham aufkommt, weil sich verkrampfte Talentlosigkeit auf allen Ebenen offenbart. Mit den neuen Serien adressieren HBO und konkurrierende Sender wie AMC oder Showtime ein Publikum, das sich vom gewöhnlichen Fernsehkonsumenten abgrenzen will und Fernsehen nicht als Unterhaltung, sondern als distinktive Kunstform versteht. Nehmen Sie ein Kunstwerk wie die Fernsehserie The Wire, definitiv ein Kunstwerk ersten Ranges. In solchen Serien haben wir es mit der Wiederfindung der langen Form zu tun. Die Sopranos haben 86 Episoden. Und was man sieht, hat keinen einzelnen Autor, so wie das vermutlich auch für die Ilias gilt. Die Technik der Charaktervertiefung bei Breaking Bad, wo Folge für Folge eine neue Dimension des Protagonisten gezeigt wird, das alles steht in einem Kontinuum zur Literaturgeschichte. Und es besteht ja gar kein Zweifel, dass viele der Leute, die sich solche Drehbücher ausdenken, aus Literaturkursen in Yale oder Princeton kommen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Durch das Etablieren einer flexiblen Organisationsform, die den Charaktervertiefern aus Yale oder Princeton genügend kreativen Freiraum gibt, das Abgleiten der Protagonisten in alle Dimensionen psychischer und gesellschaftlicher Ausnahmezustände Folge für Folge auszubreiten, hat HBO eine Zielgruppe erschlossen, der kein Abgrund zu tief und keine Übertreibung zu bescheuert ist. Gerade das Teilhaben am dramaturgisch aufgemotzten Elend fiktiver Figuren vermittelt einer akademisch gebildeten Mittelschicht das Feeling, durch das Ertragen fingierter Krisen und Niederträchtigkeiten zumindest vorm Fernsehgerät unerschrocken kritisches Durchhaltevermögen zu beweisen. Dabei kommt der postmoderne Charakter dieser Fernsehserien nicht nur in der rhizomatischen und polyzentrischen Erzählform zum Ausdruck. Der Verzicht auf moralische Wertungen, das Darstellen von sympathisch daherkommenden Verbrechern, Wahnsinnigen oder Mördern ist die kulturindustrielle Seite der allgemeinen postmodernen Urteils- und Wahrheitsunfähigkeit. Was im hiesigen Zitat auch zum Ausdruck kommt, ist die in den Literatur- und Kulturwissenschaften hoffähige Sehnsucht nach einer autorlosen Erzählung, die kein Individuum geschaffen hat, sondern ein diffuses Kollektiv, deren Text Teil einer großen Erzählung ist, zu der jeder seinen Senf dazugeben kann. Seit den Anfangstagen der Sopranos ist vornehmlich für das nachfragestarke und gebildete Mittelschichtenpublikum eine breite Palette an Serien entstanden. Das Gemeinsame besteht in der aufwendigen filmischen Ästhetik, in der Form des epischen Erzählens sowie im Hang, Tabubrüche aller Art am laufenden Band zu produzieren. Bezahlsender unterliegen weder dem direkten Kampf der Einschaltquoten noch den Zensurmaßnahmen der Federal Communications Commission, die den amerikanischen Networks vorschreibt, welche Obszönitäten gehen und welche nicht. Frei von der Rücksichtnahme auf Massengeschmack und Anstandsregeln können die Bezahlsender ein Publikum bedienen, das Wert auf hohe Produktqualität legt und das sich mit dem Abo einen subkulturell wirksamen Stilbonus aneignet. Die einzelne Serie ist als Marke konzipiert, die nach der Ausstrahlung ein weiteres Mal als DVD mit dazugehörigem Fanartikelset ins Rennen geschickt wird. Die episodenübergreifend erzählte Serie versteht sich als Gesamtwerk. Es existiert ein Geflecht von Haupt- und Nebensträngen, deren Zusammenhang sukzessive entschlüsselt werden muss. Anders als in traditionellen Serien gibt es keine geschlossene, sondern eine offene Erzählstruktur. Während sich der frühere Serienfan darauf verlassen konnte, dass das Gute siegt und der Held auch am Ende der jeweiligen Folge noch putzmunter ist, sind die neuen Serien dadurch geprägt, dass nicht klar ist, was passiert. Es ist möglich, dass Sympathieträger zu Bösewichten werden, Hauptfiguren sterben oder Wendungen eintreten, die das bisherige komplett revidieren. Mit Vorliebe werden Tabubrüche und Themen mit Nervenkitzelfaktor unter Einsatz dramaturgischer Zuspitzungen und Übertreibungen inszeniert. Die konfrontativ gemeinte, obligatorische Darstellung von sexuellen Extravaganzen, expliziter Gewalt, psychischen Krisen und potenzierter Infamie soll Schonungslosigkeit und Kritikfähigkeit unter Beweis stellen und ist wahrscheinlich der Hauptgrund fürs Einschalten im Zeitalter der konformistisch-narzisstischen Revolte. Besonders beliebt sind Identitätskreuzungen, sensible Serienkiller, schwule Gangster oder depressive Mafiosi genügen, um das fortschrittliche Publikum zum Ausflippen zu bringen. In Zeiten, in denen poststrukturalistischer Identitätskarneval als Gesellschaftskritik durchgeht, verwundert nicht, dass Fernsehkonsumenten mit Hochschulhintergrund angesichts psychosexueller Reizfiguren dissidente Hochgefühle entwickeln. Die im Verlauf der Erzählung sich entwickelnden und wandelnden Charaktere durchleben, ausgestattet mit den Deformationen empirischer Menschen, die gängigen Konflikte. Zuschauer und Serienfigur sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Sie sind keine Bilder einer anderen Lebensweise mehr, sondern eher Launen und Typen desselben Lebens, die mehr als Affirmation denn als Negation der bestehenden Ordnung dienen, schreibt Herbert Marcuse bereits in den 60er Jahren. Selbst im seriellen Fantasieland, in der Bande oder in historischer Kulisse. Die Zerrissenheiten und Handlungsmotive sind ein Abklatsch alltäglicher Irrungen und Wirrungen. Was die zeitgenössischen Serienfiguren vom Betrachter unterscheidet, ist, dass die Projektionsfiguren die inszenierten Ängste und Ambivalenzen nicht verdrängen, sondern ausleben oder sprachlich zum Ausdruck bringen, wodurch sie eine quasi therapeutische Wirkung auf den Zuschauer entfalten. Genötigt zum optimalen Funktionieren, reagiert das Individuum automatisch nach den allgemeinen Mustern der Anpassung. Unter dem Druck gesellschaftlicher Verhältnisse erscheint die Außenwelt als psychosoziale Selbsterhaltungsbeute, die willkürlich angeeignet wird. Hinter der Lässigkeit heutiger Konsumenten steckt das krampfhafte Bedürfnis, noch der freien Zeit einen lebenspraktischen oder habituellen Nutzen abzuringen. Das gegen das Objekt abgeschottete Subjekt kann in allem, was ihm gegenübertritt, nur noch sich selbst erkennen. Selbst in der Drachenmutti in Game of Thrones oder den Vampir-Groupies in True Blood. Die obsessive Beschäftigung mit Emotionalem und Boshaftem, das Interesse am psychologisch fortgeschrittenen Kampf aller gegen alle, ist die adäquate Konsumform einer Gesellschaft, die ihre ohnmächtig von Überflüssigkeit bedrohten Insassen erahnen lässt, dass es eines Tages wirklich darum gehen könnte, sich handgreiflich durchsetzen zu müssen. Bis es soweit ist, dürfen Sie sich nach getaner Lohnarbeit schon einmal vorstellen, wie es wäre, im Stile eines Tony Soprano die Konkurrenz zu entsorgen oder wie Walter White mal richtig Schluss zu machen. Indem die Unentwegte zur Schaustellung von intimen Kämpfen, menschlichen wie zwischenmenschlichen Ausnahmezuständen, Beziehungsdramen oder psychischen Deformationen den Hauptinhalt dieser Serien bildet, bieten sie sich vortrefflich als psychosoziale Lebenshilfe für postmoderne Sinnsucher an. Quality TV stellt eine postmoderne Kunstform dar, die verschiedene Publikumsgruppen ansprechen kann. Es sind nicht nur die ergebenen Fans, sondern auch die kritischen Zuschauer, die sich selbst und ihr Leben in der Postmoderne besser verstehen wollen, oder Kenner und Kunstliebhaber, für die die Rezeption einer Serie auch zum Distinktionsmerkmal wird, schreibt Rainer Winter. Die Serien sind dabei so strukturiert, dass sie konzentrierte Aufmerksamkeit verlangen. In ihnen verschmelzen Warenförmigkeit und Komplexität. Was die kritischen Serienfans, denen es gerade die Komplexität angetan hat, dabei übersehen, ist, dass angestrengtes Nachvollziehen weder Denken noch Reflexion bedeutet, sondern ihr Gegenteil. Sie sind so angelegt, dass ihre adäquate Auffassung zwar Promptheit, Beobachtungsgabe, Versiertheit erheischt, dass sie aber die denkende Aktivität des Betrachters geradezu verbieten, wenn er nicht die vorbeihuschenden Fakten versäumen will, schreibt Theodor W. Adorno. Obgleich die weitschweifigen Tagtraumkulissen der neuen Serien zum Eintauchen in die audiovisuellen Alternativwelten zwecks Lebensstressbewältigung einladen und dabei auf die Treue des an Fortsetzungen gewöhnten Zuschauers setzen können, bleibt es nicht beim zeitweiligen Versenken. Die anspruchsvolle Zielgruppe der Akademiker mit Hang zur Unterhaltungskultur ist nicht in der Lage, das Objekt der Begierde einfach zu genießen, sondern fühlt sich berufen, den jeweiligen Gegenstand zu einem kulturell legitimierbaren Diskursobjekt mit konkretem Nutzwert aufzuwerten. Was als kritisches Unternehmen daherkommt, ist Ausdruck jener kulturindustriellen Destruktivität, die darin besteht, autonome Kunst und Amüsement gleichermaßen zu kassieren, indem sie ästhetische Formen zur Alltagsware trivialisiert, während Unterhaltung zum komplexen Lernauftrag erhöht wird. So hat man es heute mit einer Gesellschaft zu tun, deren repressiv entsublimierte Mitglieder trotz hochprofessionalisierter Früherziehungsmethoden samt Genussfördereinheiten im Grundschulunterricht und jeder Menge Freiheiten, sich als Erwachsener wirklich überall austoben zu können, zur ästhetischen Reflexion zu blöd und zum Genießen zu tollpatschig sind. Was die Lobreden aufs Quality TV ausmacht, ist die Abstraktion von der Form des Fernsehens, der spezifischen Fernsehsituation. Wer in Fernsehserien in pädagogischer oder politischer Absicht ein Potenzial zur Weltdeutung, zur Kritik oder gar zum Widerstand sieht, der hätte sich zuallererst damit zu befassen, wie und unter welchen Bedingungen eine solche Wirkung gegen die zutiefst antiästhetische Form dieses Mediums bewerkstelligt werden soll. Noch vor jedem Inhalt verschaffen die über die Apparate ins Haus flutenden Bild- und Tonmassen den allgegenwärtigen Eindruck von teilhabender Unmittelbarkeit und Aktualität. Die Aufmerksamkeit erzeugenden Bilderabläufe ersetzen Reflexion, beobachtbar am trostlosen Anblick phlegmatischer Alltagsglotzer. Im Prolog zum Fernsehen konstatierte Adorno, dass die Bildersprache primitiver sei als die der Worte und registrierte schon seinerzeit einen sinnlich abstumpfenden Effekt. Heute, ein paar Jahrzehnte und unendliche Ausweitungen im kulturindustriell präformierten Digitalbildsektor weiter, hat sich das Fernseh- und Computerbild zum allgegenwärtigen Sozialisationsfaktor ausgeweitet, an dessen Folgewirkungen Pädagogen und Psychiater in zunehmendem Maße herumdoktern müssen, weil die Kinder in Ermangelung spannender Alternativen kaum noch von ihren Geräten weg wollen. Christoph Türke schreibt dazu: Nach wie vor wirkt jeder Bildschnitt als optischer Ruck, der ein Achtung, aufgemerkt, hierher gesehen, auf den Betrachter ausstrahlt, ihm eine neue kleine Aufmerksamkeitsinjektion verabreicht, einen winzigen Adrenalinstoß und seine Aufmerksamkeit gerade dadurch zermürbt, dass er sie ständig stimuliert. Der Bildschock zieht durch einen abrupten Lichtwechsel das Auge magnetisch an. Er verspricht ständig neue, noch ungesehene Bilder. Er übt in die Allgegenwart des Marktes ein. Sein Hierher gesehen preist die nächste Szene an, wie ein Marktschreier seine Ware. Zur Spezifik des Fernsehens zählt weiterhin die Situation des Heimkinos. Der Fernsehkonsument sitzt oder liegt zu Hause vor dem Fernsehapparat. Er muss sich nicht einmal aufraffen und entsprechend kleiden, wie es gewöhnlich der Fall ist, wenn der Gang zum Kino ansteht. Es gibt zu Hause auf der Privatcouch keinerlei gesellschaftliche Anforderungen. Kein anderes Medium als das Fernsehen befördert beim Nutzer einen derartigen Hang zur Apathie. Kulturlinke, Pop-Akademiker mögen das neue Fernsehen noch so sehr zur gehobenen Kulturpraxis aufmöbeln. Das textile Pendant zum Fernsehen bleibt die Jogginghose, von der Karl Lagerfeld nicht ganz zu Unrecht sagt, dass ihr Träger die Kontrolle über sein Leben verloren habe. Die Serie löse das ausgediente Hollywood-Kino ab, so das Credo derjenigen, die die neuen Serien als neues Maß aller Kulturdinge erkannt haben wollen. Und in der Tat, der häusliche Fernsehkonsum ist die zeitgemäße Schauform einer Gesellschaft, die zunehmend in Bedrängnis gerät, weil ihre erschöpften, depressiven oder angstgestörten Mitglieder auf einen Zustand kompletter Gesellschafts- und Öffentlichkeitsunfähigkeit zusteuern. Dass in den aktuellen Debatten die Fernsehcouch der Ort kritischen Nachdenkens sein soll, gibt vor allem Auskunft über den armseligen Zustand der Kritik. Was das Kino noch in seiner hässlichen Gestalt der Sinestar-Blechhütte grundsätzlich vom Wohnzimmer unterscheidet, ist, dass es ein öffentlicher Ort ist, der vom Alltagsvollzug verschieden ist und an dem ästhetische Inszenierungen stattfinden, die, wie kläglich auch immer, darauf hinaus wollen, dass etwas Besonderes passiert. Der obligatorische Eisverkäufer, die kinoeigene Werbung, der ferngesteuerte Vorhang oder die Verdunkelung des Raums sind feststehende Abläufe, die den Kinogänger für eine Vorstellung der Arbeits- und Alltagswelt entreißen. Das Kino ist, nebenbei bemerkt, einer der wenigen Orte, an denen Jugendliche es meistens schaffen, ihr Handy wegzustecken, wodurch das Kino kraft seiner ästhetischen Objektivität weitaus mehr Strahlkraft unter Beweis stellt als drohende Eltern und Lehrer. Die revolutionäre Hoffnung aufs Kino, die sich in Siegfried Krakauers frühen Kino- und Filmessays widerspiegelt, hat sich historisch blamiert. Dennoch verdeutlichen seine ästhetischen Untersuchungen in ihren grundlegenden Differenzen zu den heutigen Kulturabhandlungen die herrschende Utopielosigkeit, die im traurigen Fernsehserienfern zum Ausdruck kommt. Noch in der Festschrift »Der wunderliche Realist« notiert Adorno den eigentümlichen Filmfimmel Krakauers. Dabei war das Interesse Krakauers an der Massenpsychologie des Films niemals bloß kritisch. Er hat sich in sich selbst etwas von der naiven Sehlust des Kinobesuchers. Noch in den Ladenmädchen, die ihn belustigen, trifft er ein Stück seiner eigenen Reaktionsform. Krakauer erfreut sich zu sehr an Konkretem, an Filmen und Filminhalten, ohne es in seiner Besonderung als Exempel des allgemeinen Unheils auszuweisen, und fällt mit seiner wohlwollenden Adressierung der Masse hinter die Freudschen Erkenntnisse zurück. Obgleich er den ideologischen Kern des Films erkennt, versucht er, die Form des Kinos gegen die Filminhalte zu retten. Die blödsinnigen und irrealen Filmfantasien sind die Tagträume der Gesellschaft, in denen ihre eigentliche Realität zum Vorschein kommt, ihre sonst unterdrückten Wünsche sich gestalten. Schreibt Krakauer in »Die kleinen Ladenmädchen gehen ins Kino«. Während Krakauer mit seinen Überlegungen die Hoffnung verband, Kinos und Filme könnten etwas zur Abschaffung der herrschenden Ordnung beitragen, begnügen sich die heutigen Apologeten von Film und Fernsehen damit, Red- und leutseliger Teil eines unendlichen Kunst- und Kulturgeschwätzes, um seiner selbst willen zu sein. Zum Glanz des Lichtspielhauses zählte Krakauer die damals gerade aufkommende geschlossene Vorstellung, in der das ästhetische Werk ins Zentrum rückt, die ornamentale Lichtspielhausarchitektur sowie die spezifische Situation des sich fremden Kinopublikums, das mit dem objektiv erzeugten Bedürfnis nach Zerstreuung ins Kino strömt und dort vom Gesamtkunstwerk der Effekte überwältigt wird. Krakauer begreift die großen Lichtspielhäuser im Berlin der 1920er Jahre als materiale Repräsentanten gesellschaftlicher Verhältnisse und individueller Sehnsucht. Im 1926 erschienenen Text »Kult der Zerstreuung« spricht er den Berliner Lichtspielhäusern eine zivilisierende und aufklärende Wirkung zu, die dem deutschen Drang nach Innerlichkeit ein Ende bereite. Die Zerstreuungssucht begreift er als adäquate Ausdrucksform der Großstadtmasse, deren sie sich im Kino gewahr werden könne. Durch ihr Aufgehen in der Masse entsteht das homogene Weltstadtpublikum, das vom Bankdirektor bis zum Handlungsgehilfen, von der Diva bis zur Stenotypistin eines Sinnes ist. Die Kollektivierung zur Weltstadtmasse prädestiniere die von naturhaften, traditionellen, familiären und völkischen Bezügen befreiten Menschen zur Vernunft, da ihnen ihr entfremdetes Dasein im Kino zu Bewusstsein gebracht werde und dabei die Beschädigung des gesellschaftlichen Zustands aufschimmere. Im Oberflächenglanz der Stars und Filme, im reinen Außen, treffe der vereinzelte Massenmensch mit der zerstückelten Folge der splendiden Sinneseindrücke seine eigene fragmentierte Wirklichkeit an, die ihm den Antagonismus der herrschenden Gesellschaft sinnlich erfahrbar mache. Vom Drang der häuslichen Enge zu entfliehen, Zerstreuung zu suchen und Fremdes zu entdecken, versprach sich Krakauer Besseres. Kino, Lokale, Jahrmärkte sind ihm Orte der Flucht vorm familiären Elend. Warum die Leute so viel in Lokale gehen? Doch wohl deshalb, weil es zu Hause Elend ist und sie am Glanz teilhaben wollen. Auch Adorno, der hinsichtlich des Vertrauens in massenkulturelle Erscheinungen wesentlich zurückhaltender war als sein Freund Krakauer, konnte zumindest der Unterbrechung des Alltags durch das Kino etwas abgewinnen. Der Hausfrau gewährt das Dunkel des Kinos trotz der Filme, die sie weiter integrieren sollen, ein Asyl, wo sie ein paar Stunden unkontrolliert dabei sitzen kann, wie sie einmal, als es noch Wohnungen und Feierabend gab, zum Fenster hinausblickte. Die Beschäftigungslosen der großen Zentren finden Kühle im Sommer, Wärme im Winter an den Städten der regulierten Temperatur. Unkontrolliertes Dabeisitzen, Zerstreuung und Unterbrechung des Alltags, damit können die Cineasten von heute so wenig etwas anfangen, wie mit einer Kritik, in der die Situation von Hausfrauen und Beschäftigungslosen ebenso als Teil des allgemeinen Unheils ausgewiesen wird, wie die ideologisierten Apologien arrivierter Bildungsbürger. Die homogene Weltdorfmasse der Seriengucker will nichts mehr, nicht mal Zerstreuung. Der Rückzug der Pseudokritik in die eigene Wohnung oder Wohngemeinschaft ist der adäquate Ausdruck der schlechten Aufhebung der massenkulturellen Zerstreuungspraxis. Kein Roman der vergangenen Jahre hat mich so sehr beschäftigt wie die amerikanische Fernsehserie The Wire. Ganze Nächte habe ich durchgeschaut. Wochenlang wollte ich mit Freunden und Kollegen über nichts anderes reden. Überall ergaben sich Anknüpfungspunkte, Parallelen, Vergleichsmöglichkeiten. Der jeweils nach dem Prolog, dem Cold Open der einzelnen Folge einsetzende Titelsong Way Down in the Hole legte sich als Soundtrack unter meinen ganzen Alltag. Ich lebte in Baltimore, Maryland, war Cornerboy und Drogenfahnder, Lehrer und Sozialarbeiter, Bürgermeister und Junkie. Ein Serienkiller, ein Triebtäter, ein Fernsehsüchtiger. Kenntnisse wie diese, die man im Feuilleton der FAZ unterbringen kann, wohingegen man sie beim Arzt unterlassen sollte, gehören zu den chronischen Begleiterscheinungen der TV-Serie The Wire. Die Überschrift des feuilletonistischen Ausflugs ins Abenteuerland Baltimore lautet »The Wire – ein Balzac für unsere Zeit«. Diese Koketterie mit der multiplen Persönlichkeitsstörung ist vermutlich schlichtweg das letzte Mittel eines Journalisten, seine Überwältigung auszudrücken, weil extravagante Superlative für The Wire knapp geworden sind. Die Nobilitierung der Serie zum epochalen Gegenwartsroman und der Rückgriff auf literarische Klassiker ist aber vollkommen ernst gemeint, weil man sich vom Glanz vergangener Tage etwas abschnorren will und dabei darauf vertrauen kann, mit solchen geschichtlichen und ästhetischen Anmaßungen nirgendwo anzuecken. Dass die Königin der Serien, die als gesellschaftskritisches Meisterwerk und beste Show in der Geschichte des TV, so die Zeit, der Spiegel und die FAZ, nicht nur ein Renner im deutschen Meinungsbetrieb, sondern noch vor The Sopranos und Breaking Bad zu den Lieblingsserien von radikalen Linken zählt, gehört zu den Kuriositäten dieses TV-Ereignisses. während die Fans aus dem Feuilleton und der Uni vom nostalgisch anmutenden Sozialrealismus überwältigt sind und sich naturgemäß dankbar zeigen, wenn engagierte Amerikaner ein Epos über den Niedergang einer amerikanischen Großstadt schreiben, schätzt man im explizit radikalen Milieu den Hauch von Hoffnungslosigkeit und Wreckage-Studie. The Wire, zwischen 2002 und 2008 auf HBO ausgestrahlt und seit 2012 als DVD mit deutscher Synchronisation bzw. deutschen Untertiteln käuflich, ist eine im postindustriellen Baltimore spielende Crime-Serie, die vom ehemaligen Polizeireporter und Szenekenner David Simon geschrieben und mitproduziert wurde. The Wire umfasst insgesamt 60 aufeinander aufbauende Folgen und unterscheidet sich inhaltlich von den meisten anderen Serien aus dem Genre des Quality-TV darin, dass verworrene Beziehungskisten und hochdosierte dramaturgische Effekte weitestgehend ausbleiben, während die Macher auf Deklamationen über den Verfall der politischen Ordnung setzen. Im Verlauf der 5 Staffeln werden die Nöte und Alltagskämpfe verschiedener städtischer Institutionen und Milieus beleuchtet. Die Polizei, die Straße, der Hafen, die Politik, die Schule und die Presse. Den roten Faden stellen die Bemühungen einer Polizeieinheit dar, mittels Abhörtechniken die Codes und Techniken von Drogenbanden zu entschlüsseln, was aber durch institutionelle Zwänge, polizeiliche Ermittlungen und politische Reformen systematisch verunmöglicht wird. The Wire wird von den Anhängern als schonungslos kritisch beschrieben und tatsächlich werden die jeweiligen Institutionen und Banden in ihrer Destruktivität gegen ihre Mitglieder gezeigt, wobei in hierzulande untypischerweise auf volkspädagogische Parteinahme für den Staat und das Ausmalen des Glücks des Tüchtigen verzichtet wird. Alle, auch die meist ambivalent gehaltenen Guten, sind Charaktermasken im Geflecht institutioneller Zwänge. Ihre Handlungen erreichen nur Symptome, aber keine Ursachen mehr. Der schlussendliche Retter, der für Recht und Ordnung sorgt, fällt aus. The Wire begeistert die Fans nicht nur durch politische Statements. Die Serie liefert ein enormes Figurenarsenal, das für Projektionen aller Art kaum Wünsche offen lässt. Einer, der es der Gemeinde in besonderer Weise angetan hat, ist Omar Little, der als schwuler Liebhaber, lässiger Revolverheld und Sympathieträger mit Ehrenkodex inszeniert wird. Sein Geld verdient er sich durchs Ausrauben von Drogengangs. Vom Fanforum bis zum amerikanischen Präsidenten Obama, der als bekennender The Wire-Fan Omar zu seiner Lieblingsfigur erklärt hat, mögen alle den Gefühlsgangster aus Baltimore. Eine Wissenschaftlerin aus Holland, die in einem Sammelband unter dem Titel Our Man Omar publiziert hat, erinnert sich an ihre Höhepunkte. Die Verbrecherfiguren erscheinen umso sympathischer, je näher wir ihnen kommen. Zum Beispiel indem wir ihre positiven Eigenschaften kennenlernen, wie die fürsorgliche und empfindsame Haltung gegenüber jenen, die sie lieben, oder ihre Emotionen wie Trauer oder Zweifel. Während ich The Wire sah, fiel mir auf, wie sehr ich immer darauf wartete, dass Omar auftaucht und wie ich jeden seiner Auftritte geradezu feierte. Sie waren in jeder Staffel Höhepunkte für mich. Zum Glück aller Beteiligten bleibt es in der Regel dabei, dass die schmachtenden Uni-Bonnies ihrem Ghetto-Clyde nur vor der Glotze näher kommen. Ansonsten aber durchs Verfassen solcher Zeitdiagnosen derart ausgelastet sind, dass es zu Nachahmungsversuchen nicht kommt. Neben der allgemeinen Schwäche, die Akademiker für die Unterschicht haben, weil dort etwas vom Abenteuer aufschimmert, das im Uni- und Büroalltag in Gänze ausbleibt, dauert das Zartgefühl, dass man gegenüber den realen und fiktiven Eckenstehern, Straßenkindern und Gewaltverbrechern pflegt, nur so lange, als das Gewaltsame weit weg ist. Hätten David Simon und seine Gemeinde ein Interesse an den Abgewirtschafteten, die sie durch die kulturindustrielle Manege führen, dann hätten sie sich deren Ausstieg zu wünschen und sie nicht als Helden einer Untergangsstory zu feiern. Die Macher schildern en Detail die Sozialstrukturen des jeweiligen Staffelschwerpunkts. Die Stimmung ist unaufgeregt, melancholisch. Hektische Schnitte sind selten. Die Kameraarbeit ist pseudorealistisch und dynamisch diskret, wodurch dem Betrachter der Eindruck gegeben wird, dezent teilnehmender Beobachter zu sein. Im Blick der Kamera befinden sich Milieuszenerien und die Akteure, die man bis zum subkulturellen Slang so reden lässt, wie Baltimores Eckensteher und Polizisten wohl reden. Der pessimistischen Grundstimmung ist eine ordentliche Portion Nostalgie beigemischt. Früher, in den guten alten Zeiten, sei die Polizeiarbeit noch ehrlich, der Journalismus kritisch, die Arbeit sicher und der Kapitalismus weniger gierig gewesen. Diese Botschaft wird nicht nur von den Serienfiguren gestreut, sondern auch von David Simon, der kein Interview ungenutzt lässt, um im Eifer der Empörung zu erklären, dass es ihm um Politik und die Menschen gehe. Dabei klingen seine Invektiven gegen zu viel Kapitalismus, neoliberale Perversionen oder das kaputte US-System nicht anders als jeder globale Durchschnittslinke mit Hang zu begriffslosem Geraune. Während die Institutionen des Postindustrialismus denunziert werden, solidarisiert sich die Serie mit den einfachen Menschen. Die richtige Erkenntnis, dass Gesellschaft ein objektives Verhängnis ist, in dem es auf die Einzelnen nicht ankommt, gerät zum moralischen Antikapitalismus, zum Lob der subjektivistischen Willkür des Einzelkämpfers. Die Trennlinie wird zwischen denen gezogen, die sich beim Verfolgen ihrer Ziele treu bleiben, und denjenigen, die opportunistisch sind. Die Guten, das sind die Gangster mit Herz, die einfachen Bewohner oder der Serienjunkie Bubbles, der es am Ende schafft, clean und happy zu werden. Ein Denkmal aber wird den Streifencops gesetzt. Sie sind es, die gegen alle Widerstände rödeln und notfalls auch auf eigene Faust und gegen das Gesetz ermitteln. Die Ode auf den einfachen Menschen, repräsentiert durch den trotz aller Marotten liebenswerten und aufrechten Polizisten, der rackert und ackert und dabei nie zum Erfolg kommt, weil die Strukturen und opportunistische Höhergestellte allem Diensteifer im Wege stehen, klingt zwar mehr nach Herbert Grönemeyer als nach Balzac, eignet sich aber bestens als Projektionsfläche fürs Publikum, dem solche Ohnmachtsgefühle nicht fremd sind. Der Drang, unbedingt politisch Banales und Populäres zu zeigen, die Selbstverpflichtung, dem Betrachter eine dringliche und dabei stets kundenfreundliche Botschaft mitgeben zu wollen, weil ohnehin alle im Einverständnis miteinander sind, rächt sich ästhetisch, indem zu viel pseudokritische Allerweltsbotschaft vom Niedergang wirklich Belangvolles oder Verstörendes übertönt. Die stoffgläubige Sozialästhetik, die so tut, als zeige sie die Menschen, wie sie sind, wo doch nur Bekanntes, wie detailtreu auch immer, inszeniert wird, trivialisiert die abstrakte Herrschaft des Tauschwerts zu einem banal soziologisch inspirierten Schauermärchen. Diejenigen Fans, denen die Nummer ein bisschen zu realistisch wird, loben wahlweise die Selbstreflexivität der Serie. Als Beispiel wird immer wieder eine Szene angeführt, in der zwei Ermittler etwa eine Minute lang nichts anderes als Fuck in unterschiedlichen Variationen sagen. Um in solchen Sequenzen etwas Erbauliches zu finden, muss man allerdings schon vom postmodernen Spiel mit sich selbst ziemlich verblödet sein. Unberührt von der Frage, was Realismus im Fernsehen bedeutet und unter welchen Bedingungen und zu welchem Zweck der Versuch, Realität abzubilden, sinnvoll wäre, ist es im gesamtdeutschen Feuilleton ausgemacht, dass die Serie besonders gut ist, weil sie besonders realistisch ist. Mit dem gleichen Argument könnte man das deutsche Stadtepos »Berlin Tag und Nacht«, in dem das WG- und Liebesleben narzisstisch deformierter, selbstverwirklicher, pseudodokumentarisch aufgezeichnet wird, in den Rang eines Kunstwerkes heben. Um sich die Welt durchs Fernsehen verdoppeln zu lassen, braucht man wahrlich keinen politisierenden Realismus-Kitsch. Eine Woche ARD-Talkshows oder aufgezeichnete Lebensrealitäten auf RTL 2 geben drastischer Auskunft über den Zustand der Welt als jede noch so um Authentizität bemühte Qualitätsserie. Wie in allen kulturindustriellen Verarbeitungen des Unterschichtenstoffes verkauft The Wire das trostlose Dasein der Subalternen und Marginalisierten als pralles Leben, damit das Publikum, das ahnt, dass es sich trotz HBO-Abo zu Tode langweilt, seine Wünsche darauf projizieren kann. The game is the game. Always. Was aber tatsächlich bleibt, was zählt, ist, wie es mit Praktiken, Sprechakten, mit Geschichte, mit Leben gefüllt ist. Was bleibt, ist Mannigfaltigkeit, das Gewimmel, die Lebensformen der Stadt, all die Figuren, Menschen, Namen, die hier nicht einmal vorkamen. Eine Gerechtigkeit der Stimmenverteilung, so selten das Leben in The Wire auch gerecht sein mag. Life just be that way. Der Hang zur defätistischen Koketterie, den man Daniel Eschkötters zusammenfassender Beschreibung der Serie entnehmen kann, ist nur die Kehrseite der Überbetonung des Menschlichen. Das Game, wie der Kampf in Baltimore genannt wird, geht weiter, gleich wie viele auf der Strecke bleiben. Seine Begeisterung für Menschen im Ausnahmezustand hat Simon dazu veranlasst, eine weitere Katastrophenserie, diesmal über New Orleans, zu drehen. Auch diesmal widmet er sein Werk den einfachen Menschen. Das Comeback von New Orleans vollzieht sich langsam und schmerzhaft und ist die Leistung von vielen normalen Menschen. Die einfachen Leute, die ihre Stadt nicht aufgegeben haben nach Katrina, sind die Helden von New Orleans. Alle anderen haben versagt. Deshalb zeigt Dream alltägliche Menschen mit ihren alltäglichen Kämpfen. Also New Orleans von unten. Keine Bürgermeister, kein Polizeichef, keine einsamen Kung-Fu-Gerechtigkeitskämpfer. Zuweilen gewinnt man den Eindruck, dass die Elendsschau nicht nur betroffen macht, sondern dass die ausufernde Schilderung untergehender als beglückendes Erlebnis genossen wird. In der von Tom Waits Way Down in the Hole untermalten Schlusssequenz lässt man die Hauptfigur Jimmy McNulty einen Feldherrenhügel befahren, von dem aus dem Betrachter ein letzter Blick über die Stadt geboten wird. In den darauffolgenden Einstellungen treten einige der Figuren in ihren mehr oder minder tragischen Lebenssituationen auf den Plan. Die Montage wird immer schneller und schließlich verdichten sich die Einstellungen zu einem einzigen Stadtgewimmel. Die Botschaft: Der Kampf geht weiter. That's life. Es mag die vertrauensvolle Absicht sein, dass solcherlei Pathos imstande ist, den Zuschauer zu empören oder wachzurütteln. Wahrscheinlicher ist, dass der kulturindustriell dauerbeschallte Betrachter die Nummer zum Anlass nimmt, sich bestätigen zu lassen, dass er immer schon gewusst habe, dass alles für die Katz ist. Zur Schattenseite des nachbürgerlichen Subjekts, das jeden Scheiß mitzumachen und ihn obendrein auch anzuerkennen hat, zählen allem menschelnden Pathos zum Trotz ungezügelter Hass und Zerstörungsdrang. So gehören katastrophengeile Berichterstattungen im Nachrichtenteil oder voyeuristische Beleuchtungen von menschlichen Tragödien mit hohem Schadenfreudefaktor in den Privatprogrammen zum Standardrepertoire televisueller Massenbefriedigung. Weil The Wire nicht nur mit der Apokalypse flirtet, sondern diesen Flirt gekonnt als stylisches Kulturprodukt vermarktet, in dem der Untergang einen lässigen Soundtrack und einen gediegenen Stil bekommt, eignet sich die Serie hervorragend als Triebventil für akademisch gebildete und kulturindustriell informierte Zyniker. Man muss kein Fernsehdetektiv sein, um zu erkennen, dass es dem Benutzer nicht nur um das Fernstudium der sozialen Arbeit im Feldforschungsraum Baltimore geht, sondern auch um die Befriedigung niederer Instinkte. Den gerade in Deutschland virulenten Hang zur lustbesetzten Katastrophenschau hat Wolfgang Port mit Blick auf die Katastrophenstimmung in den 80ern festgehalten. Oder anders gefragt, hat man sich Katastrophenfilme wie Flammendes Inferno oder Erdbeben nur zum Zweck der Bildung oder Belehrung angeschaut, etwa um sich mit dem vorbeugenden Feuerschutz vertraut zu machen? Das wäre, wie Sie zugeben müssen, eine sehr verlogene oder doch scheinheilige Erklärung. In einer ostdeutschen Zeitschrift für Bewegungslinke, die mit den Machern von The Wire zwar nicht den Erfolg, aber die Zielgruppe teilt, hat man vor einiger Zeit euphorisch festgestellt, dass The Wire mit ein bisschen gutem Willen mit der eigenen Weltanschauung kompatibel ist und wahlweise auch als Marx unserer Zeit interpretiert werden kann. In der Selbstauskunft heißt es abschließend: Die Darstellung der allumfassenden Gefangenschaft in den Lebensbedingungen, die durch unsere eigenen Handlungen erzeugt werden, ist hier Gegenerzählung im bestmöglichen Sinne. Alles wird zerstört und nichts affirmiert. Gegen das Bedürfnis, alles zu zerstören und nichts zu affirmieren, das nicht nur in Leipziger Szeneblättern zum Ausdruck kommt, sondern Deutsche aller Fraktionen reizt, würde in Zeiten, in denen mit Gewaltdarstellungen niemand mehr überrascht werden kann, in denen keine Wut entlockt werden muss, weil Wütende ja weltweit aufmarschieren, ein vernünftiges Ansinnen ganz anders lauten. Sich nämlich inmitten des ganz realen Wahnsinns die Kraft zum Denken und die Kraft zur Kritik zu bewahren, anstatt sich von den gesellschaftlichen Zumutungen samt ihrer kulturindustriellen Substitutionsprogramme zur zuschauenden Ohnmacht oder zum pseudorevolutionären Zerstörungsdrang terrorisieren zu lassen. Thank you. Das mit der Serie ist ja ganz was anderes. Wir Fans von der Serie können ja ohne die Serie gar nicht leben, wenn sie oft der rechte Schmarrn ist. Und wieder gingen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, ideologischer Staubsauger und dialektischer Katalysator, ist nicht nur eine Sendereihe ohne Staffeln, sondern hat sich diesmal explizit dem aufdringlichen Thema angenommen, das die geschmäcklerischen Freunde des Gestaffels umtreibt. Denn heute ging es um die Verstaffelung des Lebens. Ganz großes Kino, sogenanntes Quality TV und der neue Serienkult. Jeder wird schon die Erfahrung gemacht haben, wenn es nicht Freunde oder Bekannte sind, die einem begeistert von ihrer tollen, neuen, nicht enden wollenden Freizeitbeschäftigung erzählen, den neuen Qualitäts-TV-Serien nämlich, dann hat man es sicher schon im Feuilleton lesen müssen, die einschlägigen Lobreden zum Thema. Und so haben wir heute 2 Beiträge gehört. Zunächst in den ersten 50 Minuten der Sendung einen Vortrag von Lars Quadfasel im Jahre 2012 in Bielefeld gehalten mit dem schönen Titel »Es wird gesorgt« zur Kritik der Kulturindustrie. Und in den restlichen 70 Minuten ein Beitrag von David Schneider, geschrieben 2014. Der war betitelt »Flirt mit dem Niedergang – Warum Quality TV als neue Pflichtlektüre für Jungakademiker gilt«. Sachzwang FM, die Sendung ohne Staffeln, verabschiedet sich und mit ihr Dr. Indoktrinator am Mikrofon. Auf Wiederhören.